13b. Welche Uhrzeit hören Sie? Sehen Sie auf die Uhren im Buch und schreiben Sie. Das Geschäft öffnet um 9 Uhr. Die Mittagspause dauert bis 13.15 Uhr. Der Film fängt um 8:30 an. Wie spät ist es bitte? Es ist 15.45 Uhr, 4:15 Uhr. Wann kommst du nach Hause? Um 18.30 Uhr. Wann stehst du morgens auf? Um 6:30 Uhr. Treffen wir uns heute Nachmittag? Ja, um 15 Uhr. Wann fährt der Bus? Der nächste Bus geht um 5:05 Uhr.